Gesicht hat mich verliebt. Ich sitze hier vor deinem dummen Foto und bemerke immer wieder, wie hübsch du eigentlich bist. Und wenn ich mal hochguck, dann sehe ich den Telefonhörer. Und ich denke mir, ich nehme ihn ab und ruf dich an und sag's dir einfach. Ist doch die einfachste und normalste Sache der Welt. Vorher war ich noch eine Zigarette. Meist rauche ich dann 2 oder 3 Schachteln und halt meine Klappe. Nein, für mich bist du nicht nur hübsch. Du bist mehr für mich. Ich liebe dich. Was kommt es mir wie eine Krankheit vor? Nimmst du meine Hand, dann denk ich, das muss wohl Fieber sein. Bleib und nicht bloß weg, oh nicht bloß weg. Ich will mit dir lachen, wenn niemand mehr mit dir lachen kann. Will deine Hand im Notfall spüren. Werd mir sagen, du gehörst mir, denn auch ich gehör dir nicht. Spür ich, dass du mich ohne ein Wort verstehst. Und wenn du mit mir schläfst, dass sich unter mir der Boden dreht. Wir versprechen uns wirklich keine Ewigkeit. Alles kommt, wie es kommen soll. Ich bin zu allem bereit. Zu allem bereit. Ich kann in dir stehen, wenn niemand mehr in dir stehen mag. Ich will alle Zeit, es für mich zu gehen. Gib mal noch eine Zigarette, ich bin völlig aufgedreht. Sachsen-Anhalt. 16 Uhr. Die Nachrichten. Mit Jenny Veit, guten Tag. Die deutsche Tourismusbranche sieht in den Corona-Schnelltests für die Eigenanwendung einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Neustart. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes Fiebig sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, kontinuierliches Testen sei ein wichtiger Baustein für mehr Sicherheit für die Kunden und die Reisebranche. Fiebig forderte zugleich von der Politik Strategien, die es erlaubten, Corona-bedingte Einschränkungen zurückzunehmen und internationale Mobilität wieder zu ermöglichen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute erstmals Corona-Selbsttests für die Anwendung durch Laien freigegeben. Die Bundesregierung hat eine Reform der Finanzaufsicht BaFin auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem mehr Kompetenzen für den Präsidenten der Behörde vor. Außerdem soll die Behörde künftig mit verdeckten Testkäufen überprüfen, ob Kunden ausreichend beraten werden, bevor sie Finanzprodukte kaufen. Die Behörde war im Zuge des Bilanzskandals beim Zahlungsdienstleister Wirecard in die Kritik geraten. Weder ihr noch Wirtschaftsprüfern waren jahrelange Luftbuchungen aufgefallen. Sachsen-Anhalts Kassenärzte sind bereit, bei den Corona-Impfungen zu helfen. Nach einer Modellrechnung könnte es schon im März so viel Impfstoff geben, dass die Impfzentren überlastet wären. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Franke sagte, in einer normalen Grippesaison würden in Sachsen-Anhalt in kurzer Zeit 750.000 Dosen durch die niedergelassenen Ärzte verimpft. Auch Zahnärzte boten ihre Unterstützung an. Der Präsident der Landeszahnärztekammer Hünecke sagte MDR Sachsen-Anhalt, dazu müsse aber die Impfverordnung geändert werden. Die Bundesglücksspielbehörde wird in Halle angesiedelt. Die Behörde soll künftig den Online-Glücksspielmarkt in Deutschland überwachen und ihren Sitz im Technischen Rathaus haben. Wie Sachsen-Anhalts Finanzministerium mitteilte, soll am Freitag der Mietvertrag unterschrieben werden. Die neue Glücksspielbehörde soll im Juli ihre Arbeit aufnehmen und 110 Mitarbeiter haben. Die vergangenen Wochen mit Kälte und Schnee haben einem Unternehmen in Bitterfeld-Wolfen Rekordumsätze beschert. Die Firma Adcon produziert Enteisungsmittel für Landebahnen und auch für Maschinen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden bislang 11.000 Tonnen Enteisungsmittel an die großen Flughäfen im Bundesgebiet ausgeliefert. Das seien mehr als doppelt so viel wie in normalen Wintern. Die Lockdowns im vergangenen Jahr haben die Besucherzahlen der Museen deutlich zurückgehen lassen. Wie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt in Halle mitteilte, wurden 2020 rund 152.000 Besucher gezählt. 2019 waren es noch mehr als 260.000. Generaldirektor Philipsen sagte, dafür habe die Digitalisierung einen Schub bekommen. Das betreffe die Erfassung der Bestände ebenso wie digitale Vermittlungsangebote. Viele Museen böten virtuelle 360-Grad-Rundgänge an. Darunter seien unter anderem die Feininger Galerie in Quedlinburg, der Domschatz in Halberstadt und Schloss Neuenburg in Freiburg. Ab März sollen virtuelle Führungen auch im Kunstmuseum Moritzburg buchbar sein. Das waren die Nachrichten. Weiter geht's mit Julia. Ja, danke, Jenny. Der Verkehrsservice. 4:03 A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Kreuz Wolfsburg-Königslutter und Braunschweig-Ost stockte es nach einem Unfall. 10 Minuten dauert es länger. Im Landkreis Harz ist die Straße zwischen Wegeleben und Dittfurt durch eine defekte Bahnschranke blockiert. Im Landkreis Stendal ist die Straße zwischen den Abzweigen Gedlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Dessau in der Mannheimer Straße Richtung Altener Straße gibt es Stau. 10 Minuten draufrechnen hier. Dann sagen Sie uns ja immer, wo Blitz stehen. Vielen Dank dafür. Auf der A9 Richtung München zwischen Forkerode und Dessau-Ost, dann am Schkeuditzer Kreuz in der Überfahrt zur A14 Richtung Dresden und noch einer zwischen Dreußig und Eisenberg. In Bernburg am Blitzer in der Bahnhofstraße statt einwärts, in Burg in der Grabower Landstraße statt auswärts, zwischen Burg Chemnitz und Czornowitz in beiden Richtungen Blitzer. In Lütchenseider auch in beiden Richtungen, am Ortsausgang Halle Richtung Sennewitz. Dann haben Sie noch einen in Halle gesehen, in der Sebener Straße am Zoo in beiden Richtungen und am Ortseingang Oberröpplingen aus Richtung Atern steht auch noch ein Blitzer. Wenn Sie dem was hinzuzufügen haben, dann einfach anrufen, kostenfrei unter 0800 94 6 94 6 und die 1. Gute Fahrt. Das Sachsen-Anhalt-Wetter. So ein paar dünne Schleierwolken sind mal da, ansonsten Sonne bei 17 bis 21 Grad heute. 20 sind es aktuell in Halle, in Zerbst und Haldensleben und auch in Jericho 19, in Osterburg 18 Grad. Morgen dann nochmal so wie heute. Erst am späteren Nachmittag kommen zwischen Harz und Altmark Wolken auf. Freitag dann, schwupps, 10 Grad weniger, höchstens 11 Grad noch. Dazu ziehen von Nord nach Süd Schauer durch, davor und danach aber auch noch Sonne dabei. Und Sonnabend wird es noch ein bisschen kühler, aber wieder trocken. MDR Sachsen-Anhalt. Mit Julia Rosebrock. Man hört es, glaube ich, so ein bisschen, ne? Dieses Wetter macht einfach wahnsinnig gute Laune und wir steigern das einfach noch ein bisschen jetzt mit Crowded House. Don't dream, it's over. Ich wünsche einen ganz schönen Mittwochnachmittag. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see. the road while you're traveling with me. auch so ein Song, zu dem man sich irgendwie einfach bewegen muss, oder? Olivia Newton-John, John Travolta, You're the One That I Want hier auf MDR Sachsen-Anhalt. Und zum Thema Bewegung, da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema Sport nämlich. Mhm. Jens Lampe ist hier, Hallöchen. Hallo, Jens. Sportfrei, Julia. Und da stehen die Chancen eben sehr groß, wenn Jens Lampe da ist, es geht um Sport. Und da geht es jetzt um eine Judo-Kämpferin des SV Halle, die ja in einer nervenaufreibenden olympischen Warteschleife hängt. Mhm. Es geht da nämlich um zwei deutsche Judo-Kämpferinnen, die seit mehr als einem Jahr um einen Startplatz für Olympia in Tokio streiten. Mhm. Und eine der beiden ist eben die Hallenserin Luise Malzahn. So, Jens, und jetzt? Ja, um zwei sind in diesem Fall eine zu viel, denn Luise Malzahn und ihre deutsche Rivalin, sie heißt Anna-Maria Wagner, die sind in ihrer Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm in der absoluten Weltspitze drin. Das Problem nur, eine Deutsche darf bei Olympia in Tokio starten. Im letzten Jahr, da fiel die Entscheidung denkbar knapp gegen die Hallenserin. Aber dann wurde ja Olympia verschoben um ein Jahr. Und dann erhielt Luise Malzahn eine neue Chance, nutzte sie. Die 30-Jährige wurde Zweite der Europameisterschaften erst kürzlich. Und alle dachten so, das erhöht ihre Chancen für Olympia. Aber am letzten Wochenende nächster Nackenschlag für Luise Malzahn, denn da gewann ihre Rivalin Anna-Maria Wagner plötzlich ein hochdotiertes Weltcup-Turnier in Tel Aviv. Da musste sich Luise Malzahn nur mit Rang 5 zufrieden geben. Okay. Ja. Und dennoch glaubt die Hallenserin noch immer an ihre Olympiachance. Man muss ja auch sagen, die letzten zwei Turniere war ich besser, deutlich besser als sie. Da hatte sie relativ früh das Nachsehen. Es ist halt einfach auch im Judo so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen und auch so tagesformabhängig, dass es beim nächsten Wettkampf schon wieder anders aussehen kann. Von daher werde ich den Fokus ganz klar auf die zwei wichtigen Wettkämpfe im April legen, um da hoffentlich dann wieder auf dem Treppchen zu stehen. Heißt nichts anderes, Julia, als dass der Kampf um Olympia für Luise Malzahn in die Verlängerung geht. Nach diesen beiden von ihr angesprochenen Weltcup-Turnieren im April muss sich der Bundestrainer irgendwann entscheiden, entweder für oder eben auch gegen Luise Malzahn. Also es bleibt da spannend, ne? Und wie diese Judo-Geschichte weitergeht, das hören Sie dann natürlich auch hier bei uns bei MDR Sachsen-Anhalt. So, Jens, und nach Judo kommt jetzt nochmal Fußball. Borussia Mönchengladbach steht heute vor einer äußerst schwierigen, aber auch sehr reizvollen Herausforderung. Ja, denn Pep Guardiola und sein Manchester City bittet die Gladbacher in Budapest zum Champions League-Tänzchen. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung für die Gladbacher. Und auch wenn nicht im eigenen Stadion gespielt wird und auch ohne Zuschauer, da freuen sich alle Gladbacher auf dieses Duell gegen Manchester City, versichert der Routinier in der Abwehr, versichert Oskar Wendt. Gegen die zu spielen in so einem geilen Turnier wie Champions League macht einfach nur Spaß und geiles Spiel einfach. Der Vorfreude ist riesig. Ja, riesig, ja. So klingt das, wenn ein Schwede 10 Jahre am Niederrhein gelebten Fußball gespielt hat. Julia, also übrigens Anschluss 21 Uhr zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City. Achtelfinal-Hinspiel Champions League. Ja, danke dir für die sportlichen Infos. Jens Lampe. Cause I'm Hier auf MDR Sachsen-Anhalt am Mittwochnachmittag. Es gibt was Wichtiges von den Straßen. Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Magdeburg-Rotensee und Magdeburg-Zentrum liegt ein Metallteil auf der rechten Fahrspur. Fahren Sie hier also ganz besonders vorsichtig. Und jetzt gibt's ja eine Hymne von John Miles. Hier ist Music. Schönen Mittwochnachmittag. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. We'll be right back.

girl. Welchen Tag, lieben Könige? Du! Und welchen noch? Me! Jetzt königlich sparen mit unseren Domi-Angeboten immer von Donnerstag bis Mittwoch. Zum Beispiel mit Ritter Sportschokolade, bunte Vielfalt, die 100-Gramm-Tafel für jeden 59 Cent. Und Coca-Cola und weitere Sorten, 12x1 Liter für je 8,64 zuzüglich Pfand. Dies und vieles mehr, nur bei Kaufland. Faust, Gerd hier, du brauchst dringend Hilfe. Ich hab mir diese schwierigen Lakritz geholt. Die kleben dermaßen an den Zehen, ich kann kaum sprechen. Also helft mir, bevor ich hier am Gleis die nächste Durchsage machen muss und das Chaos ausbricht. Oh nein, zu spät. Achtung an Gleis 14. Es hat einfach der Intercity nach Stuttgart zu der Flughafen 10 Minuten Verspätung. Zurückbleiben, bitte. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Weil nichts wie Familie ist, holt eure Liebsten ins größte 5G-Netz. Sichert euch schon ab 19,95 Euro monatlich die Zweitkarten der Telekom und spart bis zu 240 Euro. Jetzt bei der Telekom. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. MDR Sachsen-Anhalt. 16.30 Uhr. Die Nachrichten aus Ihrer Region. Mit Dirk Jacobs, kommen Sie gut von der Arbeit nach Hause. Schönen Feierabend wünsche ich. Das wird viele Eltern und Schüler freuen. In Sachsen-Anhalt wird ab Montag der Schulbetrieb allmählich wieder hochgefahren. Allerdings nicht im Burgenlandkreis. Der gilt weiter als ein Corona-Hotspot in Deutschland. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist dort einfach weiterhin zu hoch. Zudem gibt es dort verhältnismäßig viele Virusmutationen, berichtet Marie-Luise Luther. Die Lage im Burgenlandkreis bleibt angespannt. Das verkündete Götz Ulrich bei der heutigen Pressekonferenz. Mittlerweile gibt es 49 Mutationsfälle im Landkreis. In der vergangenen Woche waren es nur 12. Nun weiß man aber, dass es sich hierbei um die britische Virusvariante handelt. Die ist ansteckender und weist auch vorwiegend schwerere Verläufe bei jüngeren Patienten auf. Festgestellt wurde die britische Variante zuerst in einem Naumburger Kindergarten. Und ab Montag dürfen in Sachsen-Anhalt neben Schulen, Kitas und Friseursalons auch Baumärkte, Gärtnereien und Fahrschulen wieder öffnen. Der Einzelhandel allerdings, der muss noch warten, bis der Inzidenzwert für 5 Tage unter 35 sinkt. Doch ob dann noch alle Geschäfte öffnen werden? In Dessau besteht da schon Sorge um das Rathauscenter. Und wie schaut es in der Altmark aus? Susanne Meyer hat sich mal schlau gemacht. Im Stendaler Altmark-Forum wartet man darauf, dass der Einzelhandel wieder durchstarten kann. Wie Gundine Dressel von der Centerverwaltung MDR Sachsen-Anhalt sagte, steht hier bisher kein Geschäft vor einer endgültigen Schließung. Man atme aber schon mal auf, dass der Friseursalon im Haus wieder öffnen könne. Auch in Gardelegen und Salzwedel halten die Geschäftsinhaber tapfer durch. Wie Just Fischer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Salzwedel, sagte, wird das Angebot, per Anruf, Nachricht oder Mail einzukaufen, von den Kunden gern und oft genutzt. Das war ja heute in Sachsen-Anhalt schon fast T-Shirt-Wetter. Heute haben wir Rekord-Februar-Temperaturen von um die 20 Grad überall erreicht. Vor gut einer Woche, erinnern wir uns, waren es noch gut 30 Grad weniger und der Schnee türmte sich vielerorts ziemlich hoch. Der kälteste Winter seit mehr als 10 Jahren beschert einem Bitterfelder Unternehmen Rekordumsätze, berichtet Martin Krause. Kein Flugzeug hebt bei Schnee ab, ohne Adcon. Denn das Bitterfelder Unternehmen produziert Enteisungsmittel für Landebahnen und auch für die Maschinen. Und in diesem Winter hatten die etwa 100 Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, um die enorme Nachfrage zu decken. Insgesamt 11.000 Tonnen Enteisungsmittel wurden bislang aus dem Kreis Sanner-Bitterfeld an die großen Flughäfen im Bundesgebiet ausgeliefert. Mehr als doppelt so viel wie in normalen Jahren, sagt Unternehmenssprecherin Bruder. Und der Winter ist ja auch noch nicht vorbei. Die Enteisungsmittel aus dem Chemiepark sind laut Bruder auf Landebahnen in ganz Europa im Einsatz. Und sehr zur Freude der Bitterfelder Firma werden derzeit heftige Schneefälle in Skandinavien gemeldet. Einfach so Holz aus dem Wald mitnehmen, das ist bei uns verboten. Das musste die Polizei am Dienstag auch einer 70-jährigen Frau in Köthen erklären. Die Seniorin war im Naherholungsgebiet der Stadt mit einer Säge am Werk, als die Beamten auf sie aufmerksam wurden. Eine entsprechende Erlaubnis der Stadt, einen sogenannten Holzsammelschein, hatte sie aber nicht dabei und deswegen wurde gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das mache ich jetzt nicht, aber ich leite über zu einer Frau, die heißt Julia Rosebruch. Das hast du schön gesagt. Und jetzt. Sie hat noch einige Infos vom Verkehr für Sie. Und Julia, immer noch so viele Blitzer auf den Straßen ja, in Sachsen-Anhalt? Da sind schon einige dabei. Da schönes kommen wir Wetter gleich eben, zu. Ne? Ja, ganz genau. Danke dir erstmal, Dirk, und dann bis in einer Stunde nochmal. Genau, bis gleich. Der Verkehrsservice. Im Landkreis Stendal ist die Straße zwischen den Abzweigen Gehtlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und jetzt kommen sie, die Blitzer, auf der A9 Richtung München zwischen Vockerode und Dessau-Ost, in Halle in der Sebener Straße am Zoo in beiden Richtungen. In Lütchenseider in beiden Richtungen auch Blitzer und am Ortseingang Oberröpplingen aus Richtung Atern. Ja, das war's auch schon, aber vielleicht haben Sie dem ja was hinzuzufügen. Dann sagen Sie gern Bescheid, kostenfrei unter 0800 94 6 94 6. Und die 1, und da ist jetzt auch direkt noch einer dazugekommen, auf der B107 am Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum. Gute Fahrt! Das Sachsen-Anhalt-Wetter. 19 Grad aktuell in Merseburg und Wolmirstedt und auch in Gentin, in Stendal und Kalbe 18 Grad. Dazu Sonne, noch eine gute Stunde ist sie da. Morgen dann nochmal so wie heute, erst am späteren Nachmittag kommen zwischen Harz und Altmark dann Wolken auf. Bis dahin aber auch Sonne und bis 21 Grad nochmal. Das wird Freitag dann weniger, höchstens 11 Grad noch. Dazu kommen auch Schauer rein, von Nord nach Süd ziehen die durch. Vorher und nachher gibt es aber auch Sonne. Sonnabend noch ein bisschen kühler, aber dann auch wieder trocken. MDR Sachsen-Anhalt. Julia Rosebruch. Hallöchen, schönen Mittwoch. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my. Tune in everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. We are the champions. We are the champions. We are. Ella, Ella hier auf MDR Sachsen-Anhalt an diesem wunderbaren Fahrradwetter Mittwoch. Mit Klingeling zum Radiorad. Unser Luftpumpen- und Fahrradklingel-DJ hat wirklich alles gegeben und verklingelt jeden Tag einen Hit unseres Lebens. Und wenn Sie dann den Originaltitel und Originalinterpreten erkennen, dann gibt's mit ein bisschen Glück eins von unseren MDR Sachsen-Anhalt Elektrofahrrädern. Heute früh hat Anja Göhler aus Memleben Song und Interpret erkannt. An Anja Göhler aus Memleben. Was haben Sie denn rausgekriegt? Das ist von Smokey. I'll meet you at midnight. Wir horchen. Ja. Richtig! Große Klasse! Wunderbar, ist ja Wahnsinn, toll. Wo geht's denn hin, wenn Sie eine Radtour machen? Ja, erstmal rund um die Unstrut. Na klar. Und unsere kleine Tochter noch hinten drauf mit. Die nehmen wir auch mit. Okay, das heißt, Sie haben hinten einen Kindersitz noch auf dem Fahrrad drauf. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da empfehle ich nochmal doppelt unser E-Bike. Super, klar. Anja, dann ein schönes Frühstück und einfach weiter freuen. Dankeschön. Tschüss. Ja, das klappt mir heute kein Mensch. Danke. Tschüssi. Ach, es ist doch einfach auch schön, Menschen beim sich freuen zuzuhören. Und das gibt's dann morgen früh auch wieder. Die nächste Chance aufs MDR Sachsen-Anhalt E-Bike. Kurz nach 8 morgen bei Antonia Karloff. Und alle Infos können Sie auch online nachlesen bei uns auf mdrsachsenanhalt.radio. Mit Klingeling zum Radiorat. Summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they plan for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a hand.

life is hard for you. If someone's apart from you, don't you worry, babe, I'm on your side. It's not a pity, girl, I come tonight. If sometimes there's no way to go, there's nobody to let your love grow, don't you worry, babe, I'm on your side. It's not a pity, girl, I've come tonight. Mensch, Millionenfrage. Heute würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ganz einfach. Entdecke jetzt unsere große Obst- und Gemüseauswahl. Jeden Tag frisch geliefert. Diese Woche zum Beispiel Gutbio-Zitronen. Das 500-Gramm-Netz 28% günstiger. Statt 1,19 Euro nur 85 Cent. Hallo Frische, willkommen im Alltag. Jetzt bei Aldi. Nur noch bis zum 2.3. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Guten Tag, ich hätte gern Corona-Hilfe. Von Vaterstaat kommt nix? Dann hol dir den Twingo von Renault König für 29 Euro netto im Monat ohne Anzahlung und 1000 Euro bar auf die Hand für den Alten. Der 29 Euro Twingo fürs Gewerbe. Jetzt überall im Autohaus König. Klick autohauskönig.de. MDR Sachsen-Anhalt, 17 Uhr. Der Tag in Sachsen-Anhalt. Alle Nachrichten und alle Themen, die heute im Land wichtig sind. Heute mit Elmar Emich. Hallo Elmar. Hallo Julia. Gesundheitsminister Spahn sollte heute den Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort über die jüngsten Pannen stehen. Ja, allerdings ist aus dem angekündigten Kreuzverhör dann doch eher sowas wie eine Fragestunde geworden. Außerdem, der Stadtrat in Halle diskutiert über den Impfskandal und den Namen fürs Planetarium und der Hamburger Zoll hat im Hafen eine Rekordmenge Kokain sichergestellt. Der Tag in Sachsen-Anhalt. Ja, nach Kreuzverhör klang das heute nicht im Bundestag, obwohl die Kritik an Gesundheitsminister Spahn, der sich dort den Fragen der Abgeordneten stellen musste, in den vergangenen Tagen doch recht laut geworden war. Stattdessen heute ein, naja, sagen wir mal, behäbiges Frage-Antwort-Spiel. Die Zusammenfassung von unserem Korrespondenten Volker Schafranke. Zu Beginn nervös, dann aber immer selbstbewusster, so stellte sich Jens Spahn den kritischen Fragen der Parlamentarier. Um nicht wieder in die Verlegenheit zu kommen, Ausgabedaten nicht einhalten zu können, stellte der Gesundheitsminister gleich zu Beginn klar, die heute zugelassenen Corona-Selbsttests für den Eigenbedarf würden nicht sofort überall verfügbar sein. Sie würden aber Schritt für Schritt ein Stück Freiheit zurückbringen. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Kosten der Corona-Selbsttests für daheim vom Bund komplett übernommen oder nur bezuschusst werden. Zunächst will Spahn abwarten, wie hoch der Marktpreis sein wird. In der Debatte um Corona-Lockerungen wünscht sich der Gesundheitsminister ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Der Rahmen sollte idealerweise der gleiche sein. Kommenden Mittwoch treffen sich alle 16 Länderchefs erneut mit der Kanzlerin. Dann sollen erste Stufenpläne zur Aufhebung einiger Corona-Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden. Darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Zurück nach Sachsen-Anhalt. Seit 14 Uhr läuft in Halle die Stadtratssitzung. Bei den letzten Malen war das immer recht interessant, denn auch dort war ein Thema natürlich der Impfskandal um Oberbürgermeister Wiegand. MDR Sachsen-Anhalt-Reporter Fabian Brenner verfolgt das Ganze in diesen Minuten für uns. Fabian, inwieweit waren denn die Impfungen auch heute Thema bisher? Ja, sie waren es direkt zu Beginn nochmal und dann relativ ausführlich auch nochmal. OB Wiegand selbst hat nochmal die Gelegenheit genutzt, seine Sicht der Dinge darzustellen. Dabei ging es auch um die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft in den Büroräumen des OB, im Impfzentrum und im Gesundheitsamt. Das war ja am Montag und da hat dann Wiegand diese Durchsuchungen nochmal kritisiert. Und es wurde, das möchte ich hier auch nochmal deutlich machen, eine Durchsuchung durchgeführt, in dem nicht nur das Ob, sondern auch das Wie sehr fraglich ist. Denn die Art und Weise, wie man mit den Mitarbeitern umgegangen ist, nämlich, dass man die Handtasche ausschütten musste, dass man beispielsweise das private Handy ausgelesen hat der Mitarbeiter, dass man oben auf die Lampen gegangen ist und geguckt hat, ob da irgendwas liegt, in einer Art und Weise, dass die Mitarbeiter natürlich starke Probleme haben. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben alles, was von relevant ist, was in einer Akte ist, auch vorliegen. Das ist die Kritik des OB und es gab auch einmal mehr am OB selbst Kritik. Und dabei ging es um die Akteneinsicht. Diese Möglichkeit haben die Stadträte seit dieser Woche. Einige haben diese Chance auch schon wahrgenommen, wie linke Stadtrat Thomas Schied. Ich habe mir heute die Akten nämlich auch angesehen. Das muss ich mal sagen, das waren meines Erachtens war ein Witz. Da kriegt man eine Sammlung von Zeitungsartikeln. Da bekommen wir den ganzen Schriftverkehr, alles, was wir als Stadträte schon längst bekommen haben. Und einmal mehr hat es auch heute wieder Rücktrittsforderungen gegeben, in dem Fall von Detlef Wendt, von der Fraktion Mitbürger und die Partei. Sie lügen wiederholt, wenn Sie sagen, es war niemand erreichbar. Das stimmt nicht. Ich werbe für einen Abwahlantrag. Sie sind für diese Stadt nicht tragbar. Herr Oberbürgermeister, wann treten Sie zurück? Wir schämen uns alle für Sie. Herr Oberbürgermeister. Tja, Herr Wendt, da muss ich Sie enttäuschen. Ich werde nicht zurücktreten, weil kein Verschulden vorliegt. Also es bleibt spannend in dieser Angelegenheit und es ist jetzt für den 15. März nochmal ein Sonderstadtrat zu diesem Thema geplant. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ein anderes Thema heute, die Abstimmung über den Namen für das neue Planetarium in Halle. Dabei gab es ja Diskussionen, ob es nach dem Kosmonauten Sigmund Jähn benannt werden soll oder nicht. Wie hat denn der Stadtrat in dieser Frage entschieden? Da hat er noch gar nicht entschieden. Da läuft aktuell in diesen Minuten die Diskussion noch und sie läuft auch hier schon seit mehr als einer Stunde. Also das ist eine emotionale Diskussion. Es geht ja dabei um die Frage, wie nah der Kosmonaut Jähn mit dem System der DDR verbunden war. Und da gibt es jetzt hier auch aus allen Fraktionen nochmal Redebeiträge mit Pro und Contra für und wider Sigmund Jähn. Und da wird die Entscheidung dann sicherlich in der nächsten Stunde fallen. Stadtratssitzung in Halle noch bis in die Abendstunden. Die Infos kamen von Fabian Brenner. Vielen Dank. Bei uns ist der Schnee längst weg. In Hamburg kann sich der Zoll aber kaum davor retten. Den Beamten ist der größte Kokainfund ins Netz gegangen, der jemals in Europa sichergestellt wurde. Versteckt waren die Drogen unter Blechdosen mit Spachtelmasse. Benedikt Strunz weiß mehr. Auch weltweit betrachtet handelt es sich bei dem Fund um eine Rekordmenge. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter. Zum Schluss mal noch eine positive Meldung, die heute fast ein bisschen untergegangen wäre. Das Fernweh ist ja bei vielen mittlerweile recht groß. Die Tourismusbranche reibt sich auch schon die Hände wegen der Zulassung von Corona-Selbsttests in Deutschland. Vom Reiseverband hieß es, es sei ein großer Schritt, um Reisen in der Pandemie zu ermöglichen. Und dazu kommt die besagte wunderbare Meldung, dass die EU-Kommission das gebührenfreie Roaming verlängert hat. Stefan Überbach mit Einzelheiten. Es ist nach wie vor eine der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union. 2017 hatte die EU-Kommission die sogenannten Roaming-Gebühren abgeschafft. Seitdem können die Europäerinnen und Europäer, wenn sie im EU-Ausland unterwegs sind, zu denselben Konditionen wie zu Hause mobil telefonieren, SMS verschicken oder im Internet surfen. Die entsprechende Regelung läuft Mitte 2022 aus, wird jetzt aber um 10 Jahre verlängert. Außerdem sollen die Kunden in Zukunft, wenn das technisch möglich ist, auch im europäischen Ausland ohne Aufpreis dieselbe Telefonqualität und Datengeschwindigkeit nutzen können, die ihnen in ihren Heimatländern zur Verfügung steht. Ausnahmen gelten wie bisher für bestimmte Service-Hotlines, etwa bei Banken, Fluggesellschaften und Versicherungen oder für Rufnummern bei Gewinnspielen. Die Telekommunikationskonzerne sollen per SMS darüber informieren, wenn ihre Kunden in ein anderes EU-Land einreisen. Notrufnummern wie die europaweit gültige 112 müssen dagegen kostenfrei erreichbar sein. Die Regelungen gelten auch für Island, Norwegen und Liechtenstein. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der EU-Kommission war die Hälfte von Europas Handybesitzern in den letzten 2 Jahren mindestens einmal im europäischen Ausland. Und das wird hoffentlich in Zukunft auch mal irgendwann wieder so sein. Stefan Überbach war das und das war der Tag in Sachsen-Anhalt mit Elmar Emich, in Kürze auch verfügbar als Podcast. Mehr Nachrichten aus und für Sachsen-Anhalt finden Sie natürlich auch immer auf unserer Internetseite mdrsachsenanhalt.de. Das Neueste von Wetter und Verkehr hat jetzt Julia. Danke, Emma. Der Verkehrsservice. 5:08, es gibt die Entwarnung für die A38 Göttingen-Leipzig. Zwischen Bleicherode und Großwechslungen sind keine Kinder mehr auf der Fahrbahn. Entwarnung für die A38 Göttingen-Leipzig. Zwischen Bleicherode und Großwechslungen keine Kinder mehr auf der Fahrbahn. Im Landkreis Stendal ist die Straße zwischen den Abzweigen Gedlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und Blitzer stehen auf der A9 Richtung München zwischen Forkerode und Dessau-Ost, auf der B107 am Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum, dann auf der B246a am Ortseingang Burg aus Richtung A2, in Halle in der Sebener Straße am Zoo in beiden Richtungen Blitzer, in Lütchenseider in beiden Richtungen auch und am Ortseingang Oberröblingen aus Richtung Atern. Wenn Sie mehr sehen, einfach gerne anrufen, kostenfrei unter 0800 94 6 94 6 und die 1. Gute Fahrt. Das Sachsen-Anhalt-Wetter. 18 Grad aktuell in Weißenfels, Bernburg, Wandsleben und Burg, in Tangermünde 17 Grad. Dazu gibt es auch noch viel Sonne, so eine gute halbe Stunde noch die Chance, da ein bisschen was von mitzunehmen von der Sonne. Morgen dann gibt es aber Sonnennachschub. Erst am späteren Nachmittag kommen zwischen Harz und Altmark auch mal Wolken auf. Dazu nochmal bis 21 Grad. Freitag wird es dann weniger, da gibt es nur noch höchstens 11 Grad. Dazu gibt es auch Regen, von Nord nach Süd ziehen Schauer durch, aber vorher und nachher gibt es auch noch Sonne zu sehen. Sonnabend wird es ein bisschen kühler, aber wieder trocken. Sachsen-Anhalt mit Julia Rosebrock. Everything I want to do, I only want to do with you. Everything I want to do, I only want to do with you. I will always have a bed to sleep on, and there'll always be a side for you. To let you into half my world, baby, that's the least that I can do. And I don't want to go to work unless you're

Berlin, Take My Breath Away hier auf MDR Sachsen-Anhalt. Einen schönen sonnigen Mittwochnachmittag, MDR Sachsen-Anhalt hier. Und Sie können in unserem Status von unserem MDR Sachsen-Anhalt Redaktionshandy auch mal gucken, wie sehr sich meine Redakteurin Lena Mengler und ich freuen. Ja, worüber eigentlich, liebe Lena? Eigentlich einfach so übers Wetter, ja, und weil es einfach so ein schönes... Über diese, ja, jeder Sonnenstrahl, darüber freue ich mich einfach tierisch. Ist einfach so, ne? Wir sind einfach total gut gelaunt und vielen von Ihnen geht es natürlich auch so. Wir bekommen ganz viele Fotos schon, was sie eben bei diesem wunderbar frühlingshaften Wetter so machen. Bianca zum Beispiel, das macht auch direkt beim Angucken dieses Fotos schon nochmal gute Laune. Beim Angeln an der Elbe mit Getränken und einem kleinen Grill aufgestellt. Herrlich. Also das, wo müssten wir hin? Ja, eben, ganz genau. Wir könnten dann auch uns vielleicht da so ein bisschen noch was abholen. Nee, das sieht wirklich ganz schön aus und frühlingshaft. Allerdings, ich habe auch festgestellt, ich habe es heute ein bisschen übertrieben. Es war so schön warm, als ich los bin. Ich bin direkt mal ohne Jacke los. Das werde ich heute Abend um 8, dann glaube ich, bereuen. Bestimmt, ja. Aber naja, gut, ich hatte immer dieses Feeling, endlich mal ohne Jacke los. Das hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht. Und Lena, was war es bei dir? Was war dein Glücksmoment? Ich habe mich heute früh für die Arbeit fertig gemacht, mhm, und dachte so, Mensch, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Da war ich so fertig, wie ich war. Ja. Habe mir einfach die Gartenschere genommen, bin auf dem Balkon und habe erstmal den Schmetterlingsflieder beschnitten. Ach, siehst du mal. In der Sonne, das war so warm. Dann kam noch mein Kater, der, ja, ist schneeweiß, mhm, und er hat sich auf dem dreckigen Balkon erstmal richtig schön gesuhlt und, mhm, hat ihn gefegt. Das hat dann immerhin den Kater wahrscheinlich glücklich gemacht. Genau. Dich jetzt vielleicht nicht so, aber... Nicht unbedingt, aber das Gärtnern, das, was ich heute gemacht habe, das hat mich richtig glücklich gemacht. Man ist auch gleich viel aktiver dann, oder? Also irgendwie im Winter wäre es wahrscheinlich, naja, da schneidet, nee, man wahrscheinlich eben sowieso nicht jetzt keinen Schmetterlingsflieder. Aber ich finde, man hat direkt auch viel mehr Lust, irgendwas zu machen. Ja, was ist es bei Ihnen? Da freuen wir uns auf Ihre WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja, gerne. Her, ne, damit. Immer gerne her damit. MDR Sachsen-Anhalt. Und die Nummer, die finden Sie selbstverständlich online bei uns auf mdrsachsenanhalt.radio. Musik gibt's jetzt von Kenny Rogers, Coward of the County. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy. Folks just called him yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him

MDR Sachsen-Anhalt. Es ist 17.30 Uhr. Die Nachrichten aus Ihrer Region. Dirk Jacobs wünscht Ihnen einen schicken Feierabend. Hallo und guten Tag. In Sachsen-Anhalt können Kinder ab Montag neben Schulen auch wieder die Kitas besuchen. Der eingeschränkte Regelbetrieb soll laut Landesregierung mit Hygieneregelungen, Selbsttests sowie frühzeitigen Impfungen der Beschäftigten begleitet werden. Carsten Rochow dazu. Eingeschränkter Regelbetrieb, das bedeutet Betreuung in festen Gruppen. Bring- und Abholzeiten der Kinder sind möglichst kurz und Kontakte möglichst reduziert zu halten. Wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, haben Eltern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kinder mit Krankheitssymptomen wie Fieber in Kombination mit trockenem Husten dürfen nicht in die Kita. Das gilt nicht für Kinder bis 3 Jahre mit einer typischen Rotznase. Mit Selbsttestungen des Kita-Personals sollen Infektionen frühzeitig erkannt werden. Das Sozialministerium stellt die Tests zur Verfügung. Im Burgenlandkreis müssen die Schüler und Eltern allerdings noch ein wenig warten. Da bleiben die Kitas und Schulen vorerst geschlossen. Der Kreis gilt weiter als Corona-Hotspot in Deutschland und auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen ist dort einfach weiterhin zu hoch. Zudem gibt es im Burgenlandkreis verhältnismäßig viele Virusmutationen, berichtet Marie-Louise Luther. Die Lage im Burgenlandkreis bleibt angespannt. Das verkündete Götz Ulrich bei der heutigen Pressekonferenz. Mittlerweile gibt es 49 Mutationen. Mutationsfälle im Landkreis. In der vergangenen Woche waren es nur 12. Nun weiß man aber, dass es sich hierbei um die britische Virusvariante handelt. Die ist ansteckender und weist auch vorwiegend schwerere Verläufe bei jüngeren Patienten auf. Festgestellt wurde die britische Variante zuerst in einem Naumburger Kindergarten. Aber es ist noch mehr passiert in Sachsen-Anhalt. In Coswig zum Beispiel, da scheint ein Feuerteufel sein Unwesen zu treiben. Die Polizei im Landkreis Wittenberg jedenfalls am nach einer unruhigen Nacht wegen Brandstiftung. Jana Müller mit den Details. Es war kurz nach 3 Uhr morgens, als der Polizei ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Coswig gemeldet wurde. Es waren Zeitungen, die im Keller des Hauses brannten. Ein Zeuge konnte die nach draußen bringen und die Flammen löschen. Keine 2 Stunden später dann der nächste Einsatz im selben Haus. Wieder brannte es im Keller. Dieses Mal musste die Feuerwehr ausrücken und wegen der starken Rauchentwicklung die Bewohner des Hauses evakuieren. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Und jetzt schauen wir in den Norden Sachsen-Anhalts. Eine Galgenfrist gibt es für die Kinderstation im Krankenhaus Gardelegen. Ihr Aus ist vom 1. April auf den 30. Juni verschoben worden. Das hat der ärztliche Direktor jetzt der Belegschaft mitgeteilt. Das Hauptproblem bleibt trotzdem bestehen. In Gardelegen fehlen einfach Kinderärzte. Katharina Hecke. 4 Kinderärzte fehlen, um die Kinderkrankenstation am Gardeleger Krankenhaus flüssig zu betreiben. Auch ein Chefarzt ist noch nicht gefunden worden, obwohl die Betreibergesellschaft Salus mit teuren Kampagnen und der Hilfe von sogenannten Headhuntern sucht, europaweit und sogar bis nach Syrien, in den Jemen und nach Rumänien, sagte Kliniksprecherin Bolle, MDR Sachsen-Anhalt. Das Bürgerschaftsverband Aktionsbündnis Kindergesundheit schickte gar persönliche Briefe und Weihnachtspäckchen an Kinderärzte in Deutschland, ebenfalls erfolglos. Und jetzt schauen wir noch auf die A9. Auf E-Bikes hatten es Unbekannte auf der Autobahn Raststätte Köckern Ost in der vergangenen Nacht abgesehen. Sie stahlen laut Polizei von einem Sattelschlepper über 100 Fahrräder und der Schaden, der beträgt mal eben 120.000 Euro. Julia, das war's von mir. Ich mache jetzt Schluss, Feierabend. Du darfst noch ein bisschen weitermachen. Wie sieht's denn aus im Feierabendverkehr? Komme ich gut nach Hause? Du kommst gut durch. Es gibt ein paar Blitze. Ansonsten läuft soweit alles auf den Straßen und ansonsten hast du auch noch ein bisschen Sonne dazu. Das ist schön. Also das läuft doch. Dir einen schönen Feierabend. Danke. Der Verkehrsservice. Jetzt ganz genau 4 Minuten nach 5:30 und ja, wie gesagt, sieht alles soweit gut aus auf den Straßen. Ein paar Blitzer gibt's aber noch auf der A9 Richtung München zwischen Vorkerode und Dessau-Ost, auf der B107 am Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum, dann auf der B246a am Ortseingang Burg aus Richtung A2. In Halle, in der Sebener Straße am Zoo in beiden Richtungen Blitzer, in Lütchenseider auch in beiden Richtungen und am Ortseingang Oberröblingen aus Richtung Atern. 0800 94 6 94 96 und die 1. Gerne mal Bescheid sagen, wenn Ihnen auch noch was auffällt, da freuen wir uns. Gute Fahrt. Das Sachsen-Anhalt-Wetter. 18 Grad aktuell noch in Naumburg, in Dessau-Roßlau, Staßfurt, Garbisch und Gardeling 17 Grad. Dann wird es in der Nacht ein bisschen kälter, 10 bis 4 Grad, also schon deutlich kälter, aber geht eben nicht mehr in den Frostbereich rein. Morgen dann nochmal bis 21 Grad. Dazu auch wieder viel Sonne. Erst so am späteren Nachmittag kommen zwischen Harz und Altmark Wolken auf. Freitag dann auch Wolken, die Regen dabei haben und nur noch höchstens 11 Grad. Bisschen Sonne gibt es aber zwischendurch auch noch. Sonnabend noch ein bisschen kühler. Und trocken auch wieder. MDR Sachsen-Anhalt. Mit Julia Rosebrock. Hallo. Mountain when your hand is in my hand. express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Everything hier auf MDR Sachsen-Anhalt. Einen schönen Mittwoch. Und was ist bei Ihnen, was Sie glücklich macht heute an diesem Tag? Ist es vielleicht einfach die lila Krokuswiese oder sind es die Bienen, die schon unterwegs sind? Das hat Uta aus Pechau zum Beispiel geschrieben per WhatsApp mit Foto. Bei Uli und Heidi ist es einfach gemeinsam den Feierabend genießen mit Sonnenuntergang. Und bei Birgit aus Oschersleben. Ich freue mich, dass meine Gartenalpenfeigen schon wieder blühen. Und Mike aus Wufferstedt hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, was heute sein Glücksmoment war. Schönen guten Tag, liebes MDR-Team. Also ich saß heute den ganzen Tag im Bagger in schön luftiger Höhe und kam mir dabei vor wie im Solarium. Weißt, das war ja so schön sonnig. Die Sonne bleibt ja auch morgen nochmal, also nochmal dann die Chance, ordentlich Sonne zu tanken. Was hat Sie heute glücklich gemacht? Wir suchen Ihre kleinen Vorfrühlingsglücksmomente und freuen uns dann auch über Ihre WhatsApp-Sprachnachrichten. MDR Sachsen-Anhalt. Radio mit WhatsApp. MDR Sachsen-Anhalt. Die Nummer finden Sie im Netz unter mdrsachsenanhalt.radio. Klassiker aus den 60ern von den Tremolos. Silence is Golden hier auf MDR Sachsen-Anhalt. Einen schönen Mittwoch. Und jetzt gibt's was Aktuelles von Johnny Logan. We are invincible. Schönen Feierabend. Leave a candle in the window. Shine a light into the dark. Something wonderful the world can clearly see. Let this song into your heart. There's a voice beneath the silence. A cry for help to understand. It's reaching out to every woman and every man. It's time to lend a helping hand. We are beautiful and we are proud. We have the courage to shout out loud. We are mothers, we are daughters, we are fathers, we are sons. We are invincible when we are one. There are stars up in the heavens, shining brightly in the sky. And there are angels who remind us every day. They share that love with you and I. We are beautiful and we are proud. We have the courage to shine. It had to be so, it couldn't be no.